Kapitel 41. Am nächsten Tag machen Tina und Paula eine Tour durch Hamburg. Sie sehen das Rathaus und die Michaeliskirche. Mitten in Hamburg gibt es einen See, die Außenalster. Auf dem See fahren Boote. Das ist schön. Blaues Wasser, Wind und weiße Segel. Kapitel 42. Tina und Paula essen Eis. Sie liegen in der Sonne und hören Musik vom MP3-Player. Am Abend fahren sie nach St. Pauli. Sie gehen in ein portugiesisches Restaurant. Paula sagt: Komm, als Aperitif trinken wir einen Sherry. Sie essen Sardinen vom Grill. Kapitel 43. Paula nimmt das Glas mit dem Rotwein. Sie sagt: Prost, Tina! Willkommen in Deutschland! Sie trinken. 5 Minuten später sagt Paula: Prost! Auf die USA! Sie trinken. Und wieder 5 Minuten später: Prost! Auf uns! Sie trinken. Kapitel 44. Nach dem Essen ist Tina ein bisschen blau. Sie hat rote Augen. Paula sagt: Komm, als Digestiv trinken wir einen Portwein. Tina möchte nicht. Aber Paula sagt: Heute ist dein erster Tag in Deutschland. Sie trinken den Portwein. Kapitel 45. Dann sagt Paula: Erzähl mir von dem Musiker in New York. Tina sieht aus dem Fenster. Sie beginnt zu weinen. Sein Name ist Kurt. Er kommt aus Wyoming. Er ist allein nach New York gegangen. Jetzt sind Tinas Augen sehr rot.